Wellen schlagen im Sturm gegen mein Boot. Wilde Worte tragen den Klang von Hass und Tod. Wilde Winde wehen und fühle alles auf. Doch ich darf sicher stehen im Wasser obendrauf. Ja, du bist hier, mein Jesus, du bist hier. Du bist hier, mein Jesus, hier bei mir. Ja, du bist hier, mein Jesus, du bist hier. Mein Jesus, hier bei mir. Starke Stürme schlagen mir Wunden in mein Herz. Starke Wellen tragen die Sehnsucht mit dem Schmerz. Starke Worte fallen im Eifer. Man trampelt über mich hinweg, ich werde nicht gefragt. Ja, du bist hier, mein Jesus, du bist hier. Du bist hier, mein Jesus, hier bei mir. Ja, du bist mein Jesus, du bist hier. Du bist hier, mein Jesus, hier bei mir. Alles still und friedlich, ganz ruhig ist jetzt die See. Und ich ganz nah und innig in dein Ich schau nicht auf das Wasser oder die anderen in dem Boot. Dein Herz kann ich spüren, bist mein Gott. Ja, du bist hier, mein Jesus, du bist hier. Du bist hier, mein Jesus, hier bei mir. Ja, du bist hier, mein Jesus, du bist hier. Du bist hier, mein Jesus, hier bei mir.